yeah, okay. Tricky MC da im Haus. Tricky MC da im Haus, im Haus, im Haus, yeah. Ich bin kein Gangster, sondern ein Rapper und Entertainer. Check this, ihr Hater. Ich bin kein Gangster, sondern ein Rapper und Entertainer. Check this, ihr Hater. Pack mich in eine Schublade unter Pfann dran. Doch ich bin nicht so wie die anderen. Ich laber nicht von Rambo oder Van Damme. Ich fahre keinen Lambo mit ner Pumpgun. Nein, Mann, ich bin anders verstrickt. Ich sag, dass ich fake, aber wenn, dann nicht dich. Denn ich bin nun mal kein Gangster. Ich sag nicht nach jedem Satz Alter, denn ich kann Deutsch und das nicht aus der Gosse. Ich rappe über dies und das ohne Chance. Denn Rap ist mein Leben geworden. Also könnt ihr mein Leben supporten. Aber ich drohe euch nicht mit Mord und nenne meine Stadt nicht Ghetto oder Hood. Ich habe keinen Grund, auf dicke Hose zu machen, außer ich muss wegen deiner Pose so lachen. Denn dieses Gangster-Getue hab ich satt wie über teure Schuhe. Ich mach mich lieber nach Fans auf die Suche. Also lasst mich mit eurem Shit in Ruhe. Ich bin kein Gangster, sondern ein Rapper und Entertainer. Check this, ihr Hater. Ich bin kein Gangster, sondern ein Rapper und Entertainer. Check this, ihr Hater. Ich brauche keine fette Karrenkette oder Knarren, Goldbarren oder Goldplatten, Platin oder Bonzenjacken. Ich rappe oder rede nicht im Gangster-Slang. Wenn es hart kommt, hol ich keine Gangbang. Ich scheiß auf Gangbang, klick, klack, bang, bang. Eine Waffe ist für mich Ersatzteil des Kopfmann. Ich muss kippen, um ein Cooler zu sein. Nein, ich muss nur pissen und sei dir in dein Ball. Weil Gangster sind für mich Haupt- oder Sonderschüler. Ich diskutiere nicht mit Fäusten, da steh ich drüber. Reden wär mir lieber, weil ich was zu sagen hab. Und da die Gangster nicht reden können, sind sie schwach. Ja, sie können nur mit Muskeln was aussagen. Ich kann euch auch schlagen, und zwar mit Rap-Taten. Ich bin ein Rapper, weil mir die Musik im Blut liegt. Ich wusste nicht, dass jeder dann mein Blut riecht. Rap ist nur mein persönliches Tagebuch. Ich lasse die Gedanken frei, dann fühl ich mich gut. Ich nenne nicht jede Frau eine Bitch, außer meine Ex, weil es bei ihr eben zutrifft. Ich bin kein Gangster, sondern ein Rapper und Entertainer. Check this, ihr Hater. Ich bin kein Gangster, sondern ein Rapper und Entertainer. Check this, ihr Hater. Ich brauche keine Baggy, keine Cappy und kein Coolness. Denn ich bin der Einzige, der sagt, was für mich cool ist. Ich definiere Rap ohne weite Hosen, ohne Cap-Hosen und Postpiloten. Gangster-Rapper sehen so aus, als kämen sie aus dem Knast. Posen wie die asozialen Stricher vor dem Puffverlass. Was? Ich soll einer von denen sein? Nein, ich will lieber Tricky M bleiben. Ich bin kein Gangster, sondern ein Rapper und Entertainer. Check this, ihr Hater. Ich bin kein Gangster, sondern ein Rapper und Entertainer. Check this, ihr Hater. Ich bin kein Gangster. Check this, check this, check this, check this. Ich bin kein Gangster. Check this, check this, check this, check this. Ich bin kein Gangster. Check this, check this, check check check this. Ich bin kein Gangster. Check this, check this, check check check check this, check this. Check this, check this, yeah, yeah, okay.